Ein Drachen, der lebt ewig, doch kleine Boys, oh nein. Und so kam für Puff der Tag und er war ganz allein. Jackie kam nie wieder, einsam lag Puff am Strand und hieb mit seinem Drachenschwanz hoch in die Luft den Sand. Marlene Dietrich. Don wartete seit einer halben Stunde vor der Mensa. Kalle hatte ihn aus Nadines Bett herausgeklingelt und ihm befohlen, sich sofort, unverzüglich und ohne über loszuziehen, zur Mensa zu bewegen. Don setzte sich auf ein Rasenstück und zerrupfte Kleeblätter. Er hatte nicht geduscht. Seine Haare waren ungekämmt. Er duftete immer noch nach Nadines Parfüm. Er sehnte sich nach Nadines Dusche und fand es wie immer überflüssig, auf Kalle zu warten. Dann erschien Kalle grinsend und hielt eine Flasche Wodka wie eine Trophäe in der Hand. »Moin, Don, du siehst aber wieder verfickt aus.« Don schüttelte ihm kräftig die Hand. »Na, heute Morgen schon gewichst?« »Nur meine Schuhe, denn heute machen wir etwas ganz Besonderes. Heute testen wir, ob die Mensa sich für einen gepflegten Rausch eignet. Ich halte nichts von speziellen Räumen für Räusche, damit Menschen zwischen ihrem tristen Alltag und wilden Rauschnächten unterscheiden können. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass man nur in Diskotheken, Kneipen und beim Mittelstädter Karneval die Sau rauslassen und Brüderschaft trinken darf, um am nächsten Morgen verkatert vor seinem Chef Herrn von Blödefeld zu erscheinen. Die Trennung von Rausch und Alltag ist mir zuwider und deswegen habe ich heute Lust, mich in der Mensa zu betrinken. Kalle, wenn du schlecht geträumt hast und dich einfach betrinken willst, dann brauchen wir dafür keinen philosophischen Überbau. Doch, bei diesem Studentenpark braucht alles eine Begründung. Meine Gründe sind einfach. Hier gibt es billiges Essen, ich muss nicht abwaschen, wir befinden uns in einer gepflegten Multikulti-Gesellschaft und ich brauche neues Besteck für meine WG. Ich wage die These, dass Trinken unter Gescheiten klüger macht. Schlimmstenfalls wird meine These falsifiziert. Kalle betrachtete den großen, rechteckigen Mensabau mit prämierter Funktionalität und begann zu monologisieren. Schimanski-Mensa. Ich habe den noch nie gemocht. Fließbandessen, das von anonymen Mensaköchen produziert wird, die schon seit Jahren kein Tageslicht mehr gesehen haben. Nee, das ist nichts für mich. Da lobe ich mir Hussein, unsere liebevollen Dönerfabrikanten. Außerdem sind mir in der Mensa zu viele junge, dynamische, sowohl Erfolg als auch monetenreiche Studenten, die sich über den Herrn der Ringe, uralte Monty-Python-Witze und neueste Linux-Installierungen unterhalten. »Ich hab nichts gegen Monty-Python«, bemerkte Don. »Ich ja auch nicht, aber gegen Studenten, die seit Jahren über den gleichen Witz lachen. Du musst nur Jehova, Jehova sagen, schon liegen sie lachend in der Ecke. Und diese Informatiker erst, die so aussehen, als wären sie von ihrer Mutter eingekleidet. Und Pädagoginnen, die von Gott quasseln. Bäh. Und Betriebswissenschaftler, die entsetzt sind, wenn man ihnen erklärt, dass sie eine Buchwissenschaft studieren. Studenten sind einfach ein übles Pack mit Abitur.« »Stimmt, die meisten Studentinnen sind mir auch zu Öte-Petöte. Die meisten Biologiestudentinnen hingegen sind gut zu Vögeln.« »Selbst die studentischen Pseudo-Heavy-Metaller sind sonderbar. Sie unterhalten sich stundenlang darüber, ob die dritte Platte von Motorhead härter ist als die zweite, ob die New Wave of British Heavy Metal mehr rockt als New Metal und ob Metallica noch Metaller sind, seitdem sie kurze Haare haben, und über all dem Gequatsche vergessen sie das Rocken. Studenten rocken nicht.« »Einige Studentinnen rocken schon. Letzte Woche habe ich eine gefickt, die hat gerockt. Diesmal sage ich bewusst nicht bestäuben, es wäre der falsche Ausdruck. Ich habe immer noch blaue Flecken.« »Ausnahmen haben die Regel. Lass uns nun den Weg in die Eingangshalle zur Hölle wagen.« Kalle und Don gingen am Bücherstand vorbei in die Mensa und schauten sich die Wohnungsanzeigen an. Kalle schrieb schnell einen Zettel. 1,5 Quadratmeter, fast kostenlos abzugeben. Meine Betthälfte vermiete ich gerne für eine gute Flasche Wein an junge Studentinnen aller Fach-, Sach- und Krachrichtungen. Kalle 0531 380 8839. Bitte nicht vor 12 Uhr mittags anrufen. Er schrieb seine Nummer noch 5-mal zum Abreißen auf den Zettel und hängte ihn auf. Auch blöder Humor kann jung halten. »Und was machst du, wenn sich eine Studentin bei dir meldet?« »Dann werde ich ihr mein Bett vermieten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anzeige hier länger als 10 Minuten hängt. Ich habe schon ein paar Mal meine Praline-Sammlung zum Verkauf angeboten und nach dem Essen war die Anzeige jedes Mal wieder entweder vom Hausmeister oder von der Frauenbeauftragten entfernt worden.« An der Decke hing eine Anzeige, auf der die aktuellen 4 Menüs standen. Menü 1 für die Armen, Königsberger Klopse mit Kapernsoße und Petersilienkartoffeln. Menü 2 für den Durchschnitt, Gyros mit Zwiebeln, Pommes frites und Tzatziki. Menü 3 für die Vegetarier, Sojastreifen Gärtnerin mit Gabelspaghetti und Menü 4 für die Reichen, Lammrücken mit Rosmarinjuice und Bäckerin Kartoffeln, in Klammern Balkangemüse, Fenchelgemüse, Suppe, Salat, Dessert. Für Karl und Don kam nur Gyros mit Pommes in Frage. »Gyros vom Schwein ist eine gute Grundlage für den Wodka und Pommes von Fritz sind salzig und helfen gegen den Kater.« Aber das Tzatziki wird es mir schwer machen, eine Schlafgelegenheit zu finden. Don war Pragmatiker geworden, seitdem er keine Wohnung mehr hatte. Alle Frauen, die er traf, unterteilte er wie das Mensaessen in vier Gruppen, für die er unterschiedliche Akquiseansätze parat hatte. Angehörige der Gruppe 1, der Träumweiterfrauen, ließen sich von ihm nicht bestäuben und boten ihm keine Übernachtungsmöglichkeit. Hierzu gehörten Frauen, die sagten, dass sie einen festen Freund haben, Frauen, die Don unsympathisch waren oder denen Don unsympathisch war. Diese Gruppe war für Don unbedeutend. Er begegnete ihnen notgedrungen auf der Suche nach Frauen der Gruppe 2, 3 und 4. »Schön, dich kennengelernt zu haben«, sagte er ihnen. »Hau ab, olle Zicke«, dachte er. Angehörige der Gruppe 2, die Mitschläferinnen, boten ihm Schlafgelegenheiten an. Dies waren zum Beispiel Christinnen, die keinen Sex vor der Ehe praktizierten, Lesben und Frigide. Diese Frauen überzeugte er mit seinem Charme und kleinen Geschenken. Er erklärte ihnen seine Lebenssituation, überraschte sie mit Komplimenten, fragte sie nach ihrer Wohnung und sobald sie ihm diese beschrieben, hatte er sie in seinem Netz. »Auf deinem Sofa ist doch sicherlich noch ein Plätzchen frei, oder? Nimmst du mich mit zu dir? Ich schlaf bestimmt ganz sicher ganz schnell ein. Sag, was du willst, nur bitte sag nicht nein.« Mit Gruppe 3, den Beischläferinnen, hatte Don Sex, ohne bei ihnen übernachten zu dürfen. Hierzu gehörten Schülerinnen ohne eigene Wohnung, Frauen, die es ins Freie zog und Frauen, deren Wohnung von ihrem Freund belegt oder seinen Ausbleiben nicht garantiert war. Diese Gruppe überzeugte er mit Spiel, Spaß, Tanz und seiner außergewöhnlichen Kondomkollektion. »Darf ich dir den schönsten Ort der ganzen Stadt zeigen?«, fragte er sie und zeigte ihnen eine alte, verrostete Eisenbahnbrücke, auf die der Regen romantisch plätscherte. Mit Gruppe 4, den Traumhaften, konnte Don beischlafen und schlafen, Bad und Frühstück inklusive. »Ich brauche nur einer ins Auge zu schauen und schon ist sie hin«, dachte er. Manchmal änderte sich die Lage. Don konnte sich irren. Er dachte nicht in Schubladen, sondern in fließenden Koordinatensystemen. Sie nahmen sich jeweils ein Tablett und Besteck und stellten sich brav in die Schlange von Essen 2. Don nahm sich unterwegs einen Blutorangendrink. »Ich bin gerade aufgewacht und brauche ein paar Vitamine. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich den Wodka mit Ursaft mische.« »Kein Problem. Ich weiß, dass du keinen Stil hast. Ich werde ihn pur genießen. Die Mensa ist nur bis 14 Uhr geöffnet und wenn ich in knapp 2 Stunden hier betrunken rausgehen möchte, habe ich keine Zeit für Schnickschnack und Vitamine.« Kalle schnappte Gesprächsfetzen von Studenten auf, die vor ihm in der Schlange standen und sich über den Unterschied zwischen den Tzatziki-Soßen der Mittelstadt und Unistadt unterhielten. »Komische Studenten, die Mensa-Essen gut finden und das Gespräch darüber zur Kunstform erklären.« Jetzt kam Don an die Reihe. Einmal Gyros mit Pommes und ein kleines bisschen Tzatziki. Tzatziki machte es bei den Gruppen 3 und 4 schwerer. Es passte nicht zum verführerischen Auftreten in der Öffentlichkeit. Auch massiver Alkoholkonsum war ein Problem für Don, weshalb er für gewöhnlich nach dem 6. Bier auf Wasser umstieg. Für die meisten Männer ist es bereits ein Dilemma ohne Ausweg, sich zwischen Wohlfühlen mit Bier und hässlich werden mit Bier entscheiden zu müssen. Don weitete dieses Dilemma auf Tzatziki, Pöbeleien, Schlägereien und Sex ohne Kondom aus. In unregelmäßigen Abständen entwickelte Don eine große Sehnsucht, am Strand eines Waldsees zu liegen und seinen trockenen Schwanz in die Luft zu halten. Es gab keinen Ausweg. Kalle hörte seine Bestellung. »Oha, du hast Sonderwünsche. Du würdest einen guten Studenten abgeben.« An der Kasse gab es Salz und Kalle nahm sich gleich 5 Löffel voll. »Was für dich Vitamine sind, sind für mich Mineralien.« Kalle und Don setzten sich an einen leeren Tisch für 4 Personen und begannen zu essen. Kalles Essen wurde kalt. Seine Lästereien ließen ihm keine Zeit zum Essen. Bei jedem Schluck, den er trank, entwickelte Kalles Gehirn neue Variationen von Studentenschelte, gedünstet in bitterem Zynismus und Weltschmerz. »Kalle, warum studierst du eigentlich, wenn du Studenten so sehr verachtest?« »Dragon ist daran schuld. Über mehrere Monate hat er mich verfolgt. Jede Nacht, sobald ich im Bett lag, erschien er mir und machte mich fertig. Ich konnte viele Nächte nicht schlafen, weil dieses Monster mich durchdrang. Dragon steckte unter meiner Bettdecke. Seine Fratze starrte mich von der Wand an. Er war einfach überall.« Don steckte sich Pommes in den Mund. »Das kenne ich. Wenn ich bekifft in einem Bett liege und es ist stockfinster, dann sehe ich überall Gesichter von ekstatischen Frauen.« »Vergleich deine Mädels nicht mit Dragon. Nicht, dass Frauen von Haus aus gut sind, ganz gewiss nicht. Aber Dragon ist böse. Er ist das Böse. Ich kämpfte stundenlang mit ihm. Ich ließ das Licht an, aber ich sah ihn trotzdem. Ich drehte die Musik voll auf, aber er war lauter. Ich onanierte und wurde nicht müde. Also erschuf ich mir Galactica, um nicht komplett auszurasten. Ich konnte Galactica jederzeit rufen und sie erschien und übernahm den Kampf gegen Dragon. Sie gab mir bittere Medizin, um mich zu heilen. Sie ermöglichte es mir, den Anschein eines normalen Lebens zu bewahren.« Kalle trank einen Schluck Wodka und schaute sich um, als wollte er sich bestätigen, dass er ein normales Leben führte. Er schüttelte seinen Kopf. Ich wusste, dass ich verrückt war und dass Dragoon nur in meiner Fantasie existierte, aber ich hatte keine überzeugenden Argumente. Es nützt nichts, wenn man einer Fantasiegestalt erzählt, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Man erntet nur ein fieses Lachen. Ich brauchte ein solides Weltbild, das mich vor Dragoon schützte, und hoffte, dieses Weltbild in der Physik zu finden. Ich dachte, wenn der Kopf voller physikalischer Formeln ist, dann hat Dragoon keinen Angriffspunkt. Die Wissenschaft lässt keinen Platz für Monster, Götter und Dämonen. Zumindest dachte ich das anfangs. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber mit einem 1er-Abitur in Mathe und Physik hatte ich keine andere Wahl. Kalle schluckte ein bisschen Gyros mit einem Schluck Wodka runter und murmelte, »Schimanski, stut fressen.« Don betrachtete Kalles Gesicht. Für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke. Er spürte, dass hinter der rauen Fassade ein Mensch steckte, den er niemals vollständig verstehen konnte. »Warum hast du keine Psychologin besucht?« »Was hätte die mir erzählen sollen? Ich wusste, dass es Dragoon nicht geben kann, und trotzdem ist er mir immer wieder erschienen. Und außerdem sind Psychologen allesamt selbst verrückt. Ich kann keinem Menschen glauben, der mir von der heilenden Kraft der Psychologie erzählt und 3 Scheidungen, ein drogensüchtiges Kind und eine Vollmeise hat und dessen Ich ein verkrüppeltes S ohne Verstand ist. Die Psychiatrie wäre vielleicht passend für mich gewesen, aber ich wollte den Anschein eines gesunden Bruders wahren. Was hätte ich meiner Schwester und meinem Bruder erzählen sollen? Ich fahre mal kurz für ein halbes Jahr nach England und wenn ich zurückkomme, bin ich so von Psychopharmaka geschädigt, dass ich nur noch halb so schnell spreche wie bisher und kein Interesse an irgendwas mehr habe. Und außerdem hätte Dragoon so den Kampf gewonnen. Nein, mit selbstgeschaffenen Monstern muss man selbst klarkommen. Meistens klappt es auch ganz gut, nur manchmal besucht mich Dragoon wieder und reißt mich auseinander, frisst mich auf, spuckt mich wieder aus, lacht über meine Sterblichkeit und Unvollkommenheit. Manchmal betrinke ich mich dann bis zur Besinnungslosigkeit. Manchmal reicht eine heiße Dusche oder ein gutes Gespräch mit Freunden und piff, puff, paff ist Dragoon verschwunden. Seitdem ich Dragoon kontrollieren kann, fühle ich mich erwachsen. Betrinkst du dich heute wegen Dragoon? Nein, ich hatte allerdings letzte Nacht Schlafprobleme, weil mir wieder bewusst geworden ist, wie unvollkommen und vergänglich ich bin. Ich war leider schon immer ein schlechter Betrüger und kann mich deswegen nicht selbst belügen und für mehr halten, als ich bin. Wenn mir der Teufel auf einer Landstraßenkreuzung begegnete, dann gebe ich ihm sofort meine Seele, um ein Rockstar, Schauspieler, Schriftsteller, Philosoph oder Wissenschaftler zu sein. Irgendwer sein, nur nicht ich. Und erst recht keine Frau. Ganz davon abgesehen, dass mir das nicht passieren wird, denn der Teufel ist kein Dummkopf. Er weiß, dass ich keine Seele habe. In diesem Augenblick erhoben sich am Nachbartisch 2 angehende Politikwissenschaftlerinnen und verzogen sich mit ihren halb aufgegessenen Tellern außer Hörweite. »Musst du eigentlich immer so zynisch sein? Nicht, dass es mich stört, aber manchmal ist es anstrengend.« »Nicht, dass mich dein verlottertes Hunkenbunkenleben stört, aber anstrengend ist es auch. Ich selbst leide am meisten darunter, den ganzen Tag lang geistig fit und auf der Höhe zu sein, um gute Kommentare abzugeben. Meine Lebenseinstellung kann ich jedoch nicht auf Knopfdruck ausschalten. Ich habe es oft versucht. Ich habe mir billige Komödien im Kino angesehen, ich habe mich mit Frauen über Mode unterhalten und war mehrmals bei Fußballspielen, aber ich kann mich nicht unter Wert verkaufen. Wenn ich schon, ohne vorher gefragt zu werden, in eine unvollkommene Welt hineingestoßen werde, dann habe ich auch das Recht, diese zu kommentieren. Zynismus ist der einzig passende Kommentar. Ich habe das Recht, launisch, bissig, gemein zu sein. Besonders, wenn mir jemand vorschreiben will, was ich als schön und lebenswert zu empfinden habe. Es ist doch vollkommen egal, was man isst und treibt. Irgendwann ist alles weg und vorbei. Stimmt, das wusste schon Buddha. Und alles ist Leere, so leer wie gleich der Wodka. Don nahm sich einen Schluck. Das heißt, eigentlich geht es nur darum, sich die Langeweile zu vertreiben. Ob man nun Kunst oder Musik macht, Frauen liebt oder wie ich den Zynismus. Ist egal, solange es ein guter Zeitvertreib ist. Die meisten Studenten hier haben allerdings keine Ahnung, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Genau betrachtet sind sie nicht anders als die Inkarnation der Langeweile in der Fortsetzung des Abiturs. Schau mal, Ralf ist heute auch wieder da. Don zeigte zum Abräumband, an dem ein dicker Mann stand. Wer ist Ralf? Du kennst Ralf nicht? Ralf ist ein stadtbekannter Penner, der von Sozialhilfe in einer kleinen Wohnung wohnt. Er ist unglaublich dick und kommt immer in die Mensa, um das von den magersüchtigen Mädchen übrig gebliebene Essen abzugreifen. Karla unterbrach. Je voller, desto doller. Und trank. Don fuhr fort. Ich habe einmal gesehen, wie ihn Kinder geärgert haben und ihm das Lied von Herrn Uklatsch vorgesungen haben. Herr Uklatsch ist ein dicker Mann, der sich kaum bewegen kann. Von vorne nach hinten, von links nach rechts. Don bewegte seinen Oberkörper von vorne nach hinten. Sehr treffend. Ralf leidet unter Hospitalismus und bewegt sich oft von vorne nach hinten. Schau hin. Jetzt kommt wieder Essen auf das Band und er schnappt es sich. Ralf nahm sich einen Teller vom Band und schaute sich um. Don winkte ihm zu und er kam angewankt. »Hi, Don«, sagte er und setzte sich zu den beiden. Er zeigte auf die Wodkaflasche. »Kann ich auch?« Bevor Kalle antwortete, hatte er die Flasche schon in der Hand und trank einen großen Schluck. »Lecker essen, ne?« sagte er und steckte sich übrig gebliebenen Gyros Tzatziki-Matsch in den Mund. Kalle unterbrach. »Ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn.« Und trank. Er aß ein paar Pommes, die er im Ketchup ertränkt hatte, und spülte sie mit Wodka runter. »Lecker.« Ein kleiner Chinese kam an den Tisch und fragte, ob noch ein Platz frei sei. »Jo«, sagte Kalle. »Mo«, stellte sich der Chinese vor. »Ono«, sagte Don. »Lüg nicht, Don John«, sagte Kalle. »Ralf«, sprach Ralf und reichte Mo seine Hand. »Du meinst Ralf«, sagte Kalle. »Habt ihr einen Schluck Wodka für mich?«, fragte Mo. »Das Essen ist fertig. In China waren wir immer trinken Bier zur Mittagspause.« »Nachdem ihr einen Hund gegessen habt«, fragte Kalle. »Nein, lieber Hühnchen. Ist nicht so teuer. Ich studiere freie Kunst. Und ihr?« »Wir sind auch freie Künstler. Allerdings studieren wir nicht«, antwortete Kalle. Don bemerkte, dass sich seine Blase schon mit Wodka und Blutorangensaft gefüllt hatte. »Auch ein Hippie muss mal Pippi. Bis gleich.« »Bis gleich«, antwortete Kalle. Don wankte zu den Toiletten. Er war betrunken, als er vermutet hatte, und fühlte sich fremd zwischen den Studenten, die ihre Mittagspause in der Mensa verbrachten. Er hoffte nicht aufzufallen, aber selbst nüchtern wäre er ein Fremdkörper in der Mensa gewesen. Wie jeden Sommer trug er keine Schuhe und sein Jimi Hendrix T-Shirt war bunter als die Kleidung aller Studenten zusammengenommen. Er fühlte sich so, als wäre er uneingeladen auf einer Party, wo er keinen einzigen Gast kannte. Schlimmer noch, er war mit Kalle, Ralf und Mo uneingeladen auf einer Party. Er ging in den Keller der Mensa, wo die Toiletten waren. Der Boden fühlte sich kalt unter seinen Füßen an. Mit einiger Mühe erkannte er das Symbol, auf dem ein Mann abgebildet war. Am Pinkelbecken standen schon zwei Studenten und unterhielten sich angeregt. »Hey, kommst du morgen mit zur Schlagerparty in der Germania?« Don hatte genug gelauscht. Er beschloss, sich aufs Klo zu setzen und die Tür zu verschließen. Burschenschaftler waren das Letzte für ihn. Er hatte noch nie viel vom Männlichkeitsritual gehalten und Burschenschaften vereinten alle. Trinkspiele, Hierarchiespiele, schnelle Autos und Fechten. Don saß auf dem Klo und versuchte, die Sprüche an der Wand zu entziffern. Es fiel ihm schwer, also war er betrunken. Schimanski, dachte er, mittags um eins betrunken. Er erinnerte sich, warum er auf der Toilette saß. Er wollte pissen, aber konnte nicht. Ungefragt in eine vollkommene Welt hineingestoßen, dachte er. Habe das Recht, diese zu kommentieren. Habe das Recht, launisch und bissig zu sein. Ich habe das Recht, von diesem Ort zu verschwinden. Was soll er den Tag noch anstellen? War dieser Tag nicht bereits gescheitert? Zu viel Tzatziki, zu viel Wodka, zu viel Kalle. Von Frauen der Gruppe 4 gemieden zu werden. Träum weiter, Kalle. Er ging wieder hoch. Kalle, Ralf und Mo hatten in der kurzen Zwischenzeit den Wodka fast geleert. Sie sangen laut. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mache ich jeden Abend Blasmusik, immer nur das gleiche Lied. Ralf sang etwas langsamer und wippte auf seinem Stuhl im Takt der Musik. Mo stand auf seinem Stuhl und spielte einen Japaner auf dem Oktoberfest. Rund 1000 runde Studentenaugen waren auf Mo gerichtet. Don spielte Don, wie er sich dazusetzte. Er erinnerte sich an Nadines Krankenschwesterhände, die so herrlich massieren konnten. Die Entspannung der letzten Nacht war jetzt dahin. »Ausziehen! Ausziehen!« brüllten ein paar Burschen vom Nachbartisch. »Mo, lass es bleiben, das bringt Hausverbot«, sagte Don. »Mo, lass es bleiben, freie Künstler sind ersetzbar«, sagte Kalle. Mo stieg von seinem Stuhl, ging zu den Burschen, die ihre Augen gespannt auf ihn gerichtet hatten, räumte ihre Tabletts an die Seite und stieg auf ihren Tisch. »Was ihr wollt?« Diese schauten erst verblüfft, dann riefen sie weiter. »Ausziehen! Ausziehen!« und klatschten dabei mit ihren Händen. Mo blieb ruhig stehen. Nach gefühlten 2 Minuten hob er seine Hände wie ein Heiliger und die Burschen verstummten. »Ihr peinlich seid!« intonierte er, sprang vom Tisch, setzte sich wieder auf seinen Stuhl und trank den letzten Schluck Wodka. Ein paar Studenten lachten. Ein großer Bursche, der sich von diesem kleinen Chinesen in seiner Ehre gekränkt fühlte, stand auf. »Schimanski, jetzt haben wir den Salat«, sagte Kalle. »Ich hätte gerne Salat als Nachspeise, aber nicht diesen«, sagte Don. »Wo Salat?«, fragte Ralf. »Das ich nenne Kunst«, sagte der lächelnde Chinese. Der Bursche war nun mit rotem Gesicht am Tisch angekommen und schmiss Moos Tablett vom Tisch, wobei auch Ralfs Tablett zu Boden fiel. »Du scheiß Japaner, kommst hierher und denkst wohl, du kannst dir in unseren Steuergeldern alles erlauben?« Auch wenn das klirrende Geschirr seine Aussage zum Teil übertönte, hat er laut genug geschrien. Eine Vertreterin des Frauen-Lesben-Referats und ihre Frau kamen hinzu. »Chinese, kein Japaner. Japaner sind peinlich«, sagte Mo, ohne den Burschen anzublicken. »Mein Essen«, sagte Ralf. »Schimanski-Burschis«, sagte Kalle. Jetzt hätte ich gern noch Wodka, dachte Don und erinnerte sich einen Augenblick an Nadines Hände. Die Situation war gespannt. Jetzt stand auch Ralf langsam auf, schaute den Burschenschaftler an und brachte seinen Standardwitz. »Ey, dein Hosenstall ist offen!« Der Bursche war umringt von Leuten und bemerkte, dass er mit Gewalt in dieser Situation nicht weiterkäme. Also drehte er um und murmelte, »Scheiß Japse!« Er ging zu seinem Tisch, packte seine Tasche und verschwand im Verbund mit seinen Kameraden aus der Mensa. Ralf bückte sich, wobei sein Po aus seiner Hose herausschaute, und packte alles, was auf den Boden gefallen war, zurück auf sein Tablett, um weiter zu essen. Mo packte sein Tablett zusammen und brachte es zum Abräumband. »Ich bin satt«, sagte er. »Ich bin satt und voll«, sagte Kalle. »Ich bin satt, voll und gut gelaunt«, sagte Don. »Wollen wir gehen?« »Ich bleibe«, sagte Ralf, ohne aufzublicken. »Tschüss!« »Na dann, auf Wiedersehen, Herr Ralf, war mir ein Vergnügen«, sagte Kalle. »Ciao, Ralf«, sagte Mo. »Bis bald und guten Hunger«, sagte Don. Sie verließen die Mensa und Kalle ging nach Hause, um sich in seinem Bett vor der großen, weiten Welt zu verstecken. Don und Mo setzten sich auf eine Treppe und rauchten Zigaretten. »Du, Don John, ich Mojo«, sagte Mo. Sie verbrachten den Tag mit Gesprächen über Kunst, chinesische Politik und Philosophie. So fand der unrasierte Don trotz Tzatziki und Alkohol eine Schlafgelegenheit und erlebte in der Nacht einige Performancekünste. Gruppe 4a, eine neue Erfahrung.